Seht Josi, die stille Maid. Die fährt zum Bündnis, das sie nicht begehrt. Sie sitzt in der Kutsche, bleich die Hände still geflochten. Es führt sie hin zum Bräutigam, den ihr Herz nicht hat gerochen. Der Vater sinnt auf Macht und Gut, verlangt die Ehum ho. Die Reichen ehren seinen Namen, Josis Wort bleibt stumm und roh. Bei der Brautwerbung man spricht, sie sei stumm, doch wert, sie spricht nicht wieder. So preiset man die Stummheit an als Tugend, kalt und zitternd. Erinnerung webt am Gartenrand, die Kindheit lacht so helle. Mit Brüdern sprang sie barfuß tumm im Vaters grünem Felle. Doch nun die Kunde kam, man wählte ihr den. Fällen Stamm und Ast, ein Krachen rings im Wehen. Im Herzen tobt ein Zwiegesang, die Flucht ist nah, die Zeit ist günstig. Die eine Stimme flüstert, flieht, nun nimm die Gunst, entfliehen, fliehe künftig. Die andere spricht von Glanz und Hof, von Gold und frommen Stand, von Macht als Weib an eines Grafen Hand. Schwer, das Herz schlägt, sie flieht ins Gehölz davon. Die Kutsch bleibt, die Lichter fallen, das Dorf ruft nicht den Lohn. Sie läuft durch Nass und Unterholz, die Wurzeln greifen fest. Der Atem brennt, die Kleider schwer, kein Pfad, kein mannhaft Rest. Die Wächter suchen Wege nah, doch weit Birchard gepfarrt. Sie rennt und rennt, bis Mund und Brust verglommen sind intakt. Auf einer Lichtung fällt sie hin, der Leib ermattet müd. An eines Baumes Stamm sie sinkt und schlapp wird zu ihrem Lied. Der Herd schon glimmt im Rauch, er trug sie heim, ward still und rau. Den Blick gesenkt in Brauch, sie lag am Kamin, die Augen schwer. Er wand sich ab vor Scham, denn abends ihren Wangen und Blick, das fehlende Auge nahm ihm Gram. Doch sie greift hin, nimmt sein Gesicht, die Hände zart und sacht. Und kisset jene Narbe, die er fürchtet in der Nacht. So ward die Flucht belohnt mit Zärtlichkeit, die stumm doch frei gemacht.